Entschuldige, Gerda. Ja? Du bist mir immer noch eine Antwort schuldig. Na, was soll ich dazu sagen? Aber wir haben doch bis jetzt immer alles gemeinsam besprochen. Auch solche Sachen. Solche Sachen? Solche Sachen kommen einmal an einen Punkt, wo es nichts mehr gemeinsam zu besprechen gibt. Das verstehe ich nicht. Ach Gott, also. Jetzt bist du eingeschnappt. Nun sei doch nicht kindisch, Käthe. Wir sind beide erwachsene Frauen. Und du weißt, dass ich dir in all den Jahren zugeredet habe, wieder zu heiraten, wenn's der Richtige sein sollte. Aber dazu brauche ich doch deinen Rat. Also gut. Wie und wo hast du ihn kennengelernt? Durch die Zeitung. Ich habe auf eine Annonce geschrieben. Ach, hier ist sie. Na, gib mir mal deine Brille, ja? Hier. Rüstiger mit 50er in gesicherter Position ohne Anhang sucht nach langer berufsbedingter Unruhe einen Herzenshafenplatz zum Glücklichsein und Glücklichmachen. Liebt klassische Musik, niveauvolle Geselligkeit, Pferdesport und wandert gerne. Damen von entsprechendem Niveau mögen sich bitte melden mit Bildern. Also. Entschuldige, Gerda, ich war blöd. Hat er geantwortet? Sonst würde ich dich doch nicht fragen. Und? Was sagt oder schreibt der rüstige Mitfünfziger? Er ist seit längerem Witwer. Eisenbahningenieur. Mal hier, mal da, viel unterwegs. Wenn man bei der Eisenbahn beschäftigt ist. Wie heißt er? Karl Theodor Nentwich. Nentwich. Er war im Krieg Offizier. Stabsoffizier. Mhm. Mit hohen Auszeichnungen. Ja. Woher weißt du das? Weil sowas zur Uniform gehört. Wie viel verdient er? Mein Gott, das ist doch... Er ist pensionsberechtigt. Hast du ihm schon dein Bild geschickt? Ja. Welches denn? Ich habe mir neue machen lassen. Ach so. Und er? Hat sich der Nentwich auch mit einem Bild revanchiert? Nein, nur mit einem Brief, Postwenden, 3 Seiten lang, handschriftlich. Also, ein kleiner Dicker, das habe ich im Gefühl, kann er nicht sein. Schau dir nur mal seine Schrift an, wie schlank sie wirkt. Aber Käthe, du schwärmst ja schon. Was hältst du von der Schrift? Also, gib mal her. Anständig, kreditwürdig. Alte Schule. Der hat schreiben gelernt, dass auf dem Stundenplan noch Schönschreiben stand. Ich meine, sein Charakter. Nobel, Kavalier. Für meinen Geschmack nur ein bisschen zu zierlich. Guck mal. Ja, und dann kommen mir die Endschleifen auch ein bisschen zittrig vor. Etwas unharmonisch, im Gegensatz zum Inhalt. Du rätst mir also ab? Na, Gätchen. Du lässt dich aber leicht ins Boxhorn jagen. Meinst du nicht, 5 Pfund weniger würden mir besser stehen? Ah, wenn er es lieber mager hat. Ich würde es abwarten. Rüstige Mitfünfziger mögen es manchmal mollig. Er mag es aber auch gerne süß. Wer? Nentwich. Hier. Vor allem schätze ich einen Nusskuchen hausgebacken mit süßem Schokoladenguss, wie ihn schon meine verehrte Frau Großmama für uns Kinder an Samstagen herzustellen pflegte, eigenhändig. Nusskuchen? Hausgebacken. Also wann kommt er denn? Er will sich nochmal telefonisch melden. Du, übers Wochenende bin ich aber verreist. Wohin? Ein Konzert in Penzberg. Leihgraf spielt Schubert. Gerda, du brauchst doch meinetwegen nicht wegzufahren. Das tue ich auch nicht. Ich fahre wegen Schubert, wegen Leihgraf, du Kuh. So hast du noch nie mit mir gesprochen. Entschuldigung. Ich bin ja eine dumme Kuh, weil ich auf so einen Kavalier hereinfalle. Ich sag dem Kerl sofort ab. Er ist ein Schwindler, du hast recht. Habe ich das behauptet? Komm, wir sind doch keine Packfische mehr. Die Kinder? Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Was würden die Kinder sagen, wenn sich ihre Mutter jetzt mit 45 wieder verheiratet? Du lieber Gott, die Kinder, die armen Waisen. Deine Ulla lebt mit einem verheirateten Mann zusammen, der ihr Vater sein könnte. Und dein Peter treibt sich in der Welt herum und schreibt seiner Mutter 2-mal im Jahr eine Ansichtskarte. Deine Kinder, Käthe, sind längst Flügge. Ja, und du, Gerda? Ich habe meinen Beruf. Meine Musik. Ich langweile mich nicht. Auch nicht, wenn du Frau Nentwich heißen solltest. Frau Nentwich. Wie komisch. Verwitwete Auer, geborene Krämer. Das klingt wie eine Todesanzeige. Du spinnst ja. Käthe, in all den Jahren, seit Erich tot ist, habe ich nur dein Geld verwaltet, nicht dein Herz. Pack ihm zur Begrüßung einen Nusskuchen nach Großmamas Rezept und hungere dir 5 Pfund ab. Dein Haus ist übrigens vom nächsten Quartal an hypothekenfrei. Das wird ihn sicher freuen zu hören, den Nentwich. Ich möchte, dass du ihn dir ansiehst. Ich habe ja seine Schrift gesehen. Ach so, du meinst vielleicht, wenn er mich, die Freundin, sieht, dann wird er umso eher auf dich fliegen. Ach, Käthchen, ich fürchte, wir haben uns in all den Jahren etwas vorgespielt. Du hast von einem Mann geträumt und ich... Ich dachte, ich sei zufrieden damit, dass deine Kinder mich Tante riefen. Reis? Du, Gerda, nur schnell. Stell dir vor, Nentwich hat wieder geschrieben, einen Eilbrief. So? Er kommt übermorgen. Aha. Ja, dann denk ans Kuchenbacken. Ich soll mein Einverständnis telegrafieren. Wenn du einverstanden bist. Ansehen kostet ja nichts. Von wo aus hat er denn telegrafiert? Augenblick. Ach, wo habe ich denn meine Brille? Was? Was sagst du? Eine Hoteladresse. Aha. Hotel zum Kronprinzen in Wildbad. Also dann telegrafiere dem Nentwich einverstanden mit Vorschlag, er bitte Ankunftszeit. Gerda, bitte verzeih meine Hysterie beim letzten Mal. Ist doch schon vergessen. Du bist eben verliebt. Gerda, du kommst doch bitte noch einmal vorbei. Aber ja, ruf mich an. Ja? Also ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Am besten beides. Gerda Reis? Du, Gerda? Ja? Er hat eben telefoniert. Er kommt am Samstagnachmittag, übermorgen, als Erkennungszeichen eine Teerose. Was hat er denn für eine Stimme? Schade, du hättest ihn hören müssen. Wie seine Schrift. Ganz ruhig und liebenswürdig. Wann fährst du? Gegen 4. Wir fahren im Wagen von Friedrichs zum Konzert. Um 4:10 Uhr kommt auch Nentwich mit dem Eilzug. Bitte schau vorher noch bei mir herein. Schau du vorher in den Backofen, dass der Nusskuchen nicht verschmort. Soll ich nicht doch lieber eine Nusstorte backen? Das musst du den Nentwich fragen, nicht mich. Ach, Gerda. Zug ist pünktlich, nur die Dame nicht. Naja. Es gibt also keinerlei Zweifel daran, Dr. Perlacher, dass Frau Auer durch einen Stromschlag in der Badewanne getötet wurde. Da bin ich absolut sicher, Herr Kommissar. Sie war auch Ihre Patientin? Ja, mit den üblichen Beschwerden einer Frau in ihrem Alter. Herz und Kreislauf nicht schlecht, aber auch nicht hundertprozentig. Ich hatte ihr noch beim letzten Besuch geraten, etwas Gymnastik zu treiben. Sie schien nicht gerade davon begeistert. Davon abgesehen, ein unter Spannung stehender Föhn, der in die Badewanne fällt, bringt auch ein gesünderes Herz zum Stillstand. So ein Leichtsinn. Das ist schon der 3. Fall in meiner Praxis. Ach. Ja. Vor 10, 12 Jahren war es eine Heizsonne, die ins Badewasser fiel, und vor 5 Jahren in einem Nachbarort eine Lockenbrennschere. Aber in dem Fall roch's nach Selbstmord, zerrüttete Verhältnisse in der Familie. Und hier? Nicht vorstellbar. Nicht ein Hauch von Depression. Ich habe mich immer nur gewundert, warum diese Frau nicht wieder geheiratet hat. Sagen Sie, hatte sie Verhältnisse? Ich meine, Affären? Frau Auer? Ist mir nichts bekannt. Sie hat mich einmal nach den Wirkungen der Pille gefragt, aber ein Rezept habe ich ihr nie ausgestellt. Todesursache? Stromschlag? Ja. Zeitpunkt vor etwa 24 Stunden? Plus, minus. Ich bin kein Gerichtspathologe. Und gebe zu bedenken, dass wir nicht wissen, welche Temperatur das Badewasser hatte. Merkmale äußerer Gewalteinwirkung? Keine Spur. Keine Gewalt außer die der Elektrizität. Sehen Sie mal. Der Stecker. Fast in Griffnähe. Selbst wenn man in der Wanne sitzt. Wegen der Schutzklappe müsste man das Kabel doch wohl vorher einstecken. Steigt dann wieder in die Wanne und beginnt das vorher gewaschene Haar zu föhnen. Wie aber kam der Apparat in tödliche Berührung mit dem Wasser? Aus der Hand gerutscht? In einer Wanne sitzen, sich das Haar zu föhnen, gehört doch wohl zu den Ausnahmesituationen. Jedenfalls bei mir zu Hause. Naja, plötzlich werden Sie dabei gestört. Durch die Türglocke, das Telefon oder es ruft jemand Ihren Namen. Frau Auer war ja allein im Haus. Was tut sie im ersten Reflex? Sie handelt vermutlich so, als ob sie auf dem Trockenen säße, am Tisch, im Sessel. Und sie legt den Föhn zuerst einmal hin auf den Badewannenrand. Und ehe sie es begreift, ist es schon passiert. Wenn man die Türglocke, das Telefon oder die Stimme, während der Föhn läuft, hört. Ja, das können Sie ja ausprobieren. Also, Ihre Meinung, Unfall durch Elektrizität? Ja, sehen Sie ja was anderes? Tausende verlieren so jedes Jahr auf diese Weise ihr Leben. Ja, das wäre es fürs Erste. Herr Doktor, danke, dass Sie uns sofort benachrichtigt haben. Aber bitte Sie, keine Ahnung. Sagen Sie, wie viel Zeit haben Sie gebraucht zwischen Anruf und Eintreffen hier im Haus? 15 Minuten vielleicht. Und wie lange war Ihnen die Verunglückte schon bekannt? Seit dem Tod Ihres Mannes. Und jene Dame, die da draußen im Wohnzimmer wartet, die Freundin, wie sie sagt, die Sie ja aufgefunden hat? Frau Reis, kenne ich nur von der Sparkasse. Auch nicht verheiratet? Nein. Sie waren sehr befreundet, soviel ich weiß. Was macht sie bei der Sparkasse? Tja, vor Jahren in der Bausparabteilung. Und jetzt ist sie, wie ich hörte, in der Revision. Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Aus dem, was Sie uns anfangs mitteilten, Frau Reis, konnten wir entnehmen, dass Sie die Letzte waren, die Frau Auer noch lebend hier in ihrer Wohnung gesehen hat. Wahrscheinlich. Und die Erste, die Frau Auer dann tot in der Badewanne antraf. Dazwischen liegen annähernd 24 Stunden. Ja. Könnten Sie mir das vielleicht noch etwas genauer schildern? Sie meinen, was ich in diesen 24 Stunden getan habe? Ich meine, was Sie, Frau Reis, und Frau Auer getan haben. Also, soweit das meine Person betrifft, ich habe, während Sie mit Dr. Perlacher sprachen, eine Zeittabelle angefertigt. Hier ist sie, bitte schön. Oh, danke. Ja. Ja, das ist ja wie ein Fahrplan. Ich bin es gewohnt, mit exakten Zahlen zu arbeiten. Beruflich. Von Dr. Perlacher hörte ich, Sie seien Musiklehrerin? Aber nein, ich bin Bankbeamtin. Ach. Aber ich habe Musik studiert. Und aufgegeben? Die Musik? Nein. Ich musste das Studium abbrechen, als mein Vater starb. Und meine Mutter stand plötzlich vor einem Berg von Schulden. Was war Ihr Vater? Kaufmann, Lederhändler. Er war auf einer Bürgschaft sitzen geblieben. Ich vermute, er hat sich umgebracht. Er war betrogen worden. Wurde das bewiesen? Ich konnte es beweisen. Aber erst, nachdem ich die Schulden zurückgezahlt hatte. Wie haben Sie das geschafft? Ich habe eisern gearbeitet. Und ich kann rechnen. Darum beneide ich Sie. Aufrichtig. Danach bot mir die Spar- und Hypobank eine Stelle an. Hier, am Ort? Nein, das war noch in Münster. Und der Betrüger? War nicht greifbar. Im Ausland. Er lebt auch nicht mehr. Und Ihre Mutter? Sie hat 3 Jahre nach dem Tod meines Vaters wieder geheiratet. Wir lebten seitdem nicht mehr zusammen. Streit? Wir trennten uns. Der alte Narr, den sie heiratete, hatte sich eingebildet, mit der Mutter auch die Tochter zu bekommen. Also, gestern Samstag hielten Sie sich hier im Haus Dreilindenweg auf zwischen 13 und 14:30 Uhr. Ja. Danach gingen Sie nach Hause in Ihre eigene Wohnung. Ja. Wo ist das? Im Haus der Sparkasse. Sie verließen Ihre Wohnung dann wieder gegen 16 Uhr mit einem Auto. Ja, ich wurde abgeholt. Von Herrn und Frau Friedrichs. Wir fuhren zum Konzert nach Pinsberg zu Leihgraf, wenn Ihnen das was sagt. Nein, ein Dirigent. Ein Pianist. Einer der besten Schubert-Interpreten. Konzertbeginn 20 Uhr. Die Zwischenzeit verbrachte ich mit Freunden im städtischen Konservatorium. Leihgraf gab ein Kolleg, privatissime und gratis. Da war Ihre Freundin, Frau Auer, nach den vorliegenden Erkenntnissen bereits tot. Ja. Konzertende circa 22.30 Uhr. Anschließend Beisammensein im Hotel Silberschwan bis gegen 1 Uhr. Mit Herrn Leihgraf als Ehrengast. Übernachtung bei Fräulein Eigenbrot. 10.30 Uhr, das wäre also heute, zum Bahnhof. Zu Herrn Leihgrafs Abreise. 11 Uhr Rückfahrt mit Herrn und Frau Friedrichs. Ankunft 11.40 Uhr. Warum war Frau Auer eigentlich nicht mit ins Konzert gefahren? Sie interessierte sich nicht sehr für Musik. Außerdem erwartete sie Besuch. Ach, ja. 12 Uhr, erster Anruf. 12.15 Uhr, der zweite. Warum? Ja, weil Käthe mich darum gebeten hatte. Und weil sie sich nicht meldete, kamen Sie persönlich hierher? Genau, gegen 2:30 Und fanden Frau Auer tot in der Wanne? Ja, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Kommen wir noch einmal zurück auf den Anfang. Sie haben dieses Haus gestern gegen 14.30 Uhr verlassen. Auf welchem Weg haben Sie es verlassen? Durch die Tür. Durch welche? Das Haus hat zwei Türen. Durch die Gartentür, wie üblich. Warum üblich? Ja, weil die Tür zur Straße meistens abgeschlossen ist. Besitzen Sie einen Hausschlüssel? Ja. Wussten viele Leute, dass die Gartentür offen war? Ein paar Nachbarn, der Bäcker, der Briefträger. Ja, also der kam meistens durch den Garten. So wie Sie selbst? Ja, so wie eben. Oder gestern, gegen 2:30 Uhr. Ja. Sie gingen dann von hier sofort zu Ihrer Wohnung? Ja, ich nahm die Abkürzung durch das Lindenholz. Kann man das von hier aus sehen? Ja, das kann man. Dort, dieses Wäldchen ist es, sehen Sie? Sagen Sie, Frau Reiß, Sie werden sich sicher noch daran erinnern können, was für ein Kleid Frau Auer gestern trug. Ja, natürlich. Das, welches Sie im Schlafzimmer neben dem Bad gefunden haben. Die Fotos auf dem Nachttisch? Ihr verstorbener Mann und die beiden Kinder. Wo leben die? Die Tochter lebt in Karlsruhe. Der Sohn ist vermutlich auf Montage irgendwo im Orient. Er ist Maschineningenieur. Und dieses Porträt dort auf dem Fernseher, das sind auch Sie? Ja, vor 5 Jahren. Ist Ihnen beim Abschied von Frau Auer etwas aufgefallen? Wie meinen Sie das? War sie anders als gewöhnlich? Käthe war wie immer. Also bitte, der Verdacht, sie könnte den Föhn mit Absicht ins Wasser fallen gelassen haben, das wäre absurd. Einen solchen Verdacht habe ich auch gar nicht. Welchen denn? Frau Reiß, gab es hier im Hause wirtschaftliche Schwierigkeiten? Nein. Das Haushaltskonto war immer ausgeglichen. Woher wissen Sie das? Weil ich es geführt habe. Auf diesem Haus hier liegt noch eine Hypothekenrestschuld von genau 327 Mark. Also schuldenfrei. Ja. Dazu wird jetzt eine Lebensversicherung von rund 10.000 fällig. Gab es vielleicht andere Schwierigkeiten? Ich meine, mit den Kindern. Sie ärgerte sich über Ulla, das ist ihre Tochter, weil sie ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann hat. Aber es war doch kein Grund, sich umzubringen. Umbringen? Ja, wenn Sie nach Feinden fragen, Käthe hatte keine. Und Freunde? Käthe war keine lustige Witwe. Könnte man Sie, Frau Reiß, als nahe oder beste Freundin bezeichnen? Ich habe mich um die Familie gekümmert, als der Mann tödlich verunglückte, auf einer Baustelle. Was war er? Fachmann für Stahlbeton. Ich habe die Kinder bei mir aufgenommen, als Käthe ins Sanatorium musste und ich habe ihre finanziellen Belange geregelt. Sie hatten erst 3 Jahre vorher das Haus hier gebaut und in Geldsachen war Käthe eine Art Analphabetin. Sonst gab es keine Verwandtschaft? Nein, die sind alle drüben in der DDR. Die beiden kamen nach dem Aufstand hierher. Käthe im 5. Monat. Und er stand auf irgendeiner schwarzen Liste wegen konterrevolutionären Verhaltens. Seit wann datiert Ihre Bekanntschaft mit der Familie? Seit dem Tod des Mannes. Ich leitete damals die Bausparkassenabteilung der Bank und die Witwe erschien völlig verzweifelt in meinem Büro. War Frau Auer ängstlich? Käthe? Ja, weil sie ständig die Tür verschlossen hielt, wie Sie mir eben sagten. Das machen die meisten Leute hier in der Straße so. Es ist wegen dem Gammelvolk, das sich manchmal drüben im Wäldchen breit macht. Und es ist auch schon ein Mord da drüben passiert. Vor Jahren wurde ein Mädchen gefunden, eine Fremde, erwürgt und missbraucht. Naja, wissen Sie das nicht? Ich bin hier nur eine Art Urlaubsvertretung. Ach, Verzeihung. Trotzdem ließ Frau Auer aber die Tür zum Garten offen. Ja, tagsüber, bei schönem Wetter. Sie arbeitete gern im Garten. Ja, man sieht's. Schade. Wer wird sich denn jetzt daran freuen? Auch gestern war schönes Wetter. Und folglich viele Leute im Freien. Schlechte Zeit für Mörder, nicht wahr? Es gibt Mörder, die töten im hellen Sonnenlicht. Vor aller Augen. Ja? Herr Kommissar. Ja, was gibt's denn? Draußen ist eine Frau aus der Nachbarschaft mit einem Kind. Ja und? Das Kind behauptet gestern Nachmittag hier einen Mann gesehen zu haben. Einen Unbekannten. Der Mann wäre hier um dieses Haus herumgeschlichen. Das Kind hätte ihn später noch mal gesehen, wie er auf dem Weg hinter den Gärten weglief. Ja, gut. Sagen Sie der Frau, sie möchte sich noch ein paar Minuten gedulden. Jawohl, Herr Kommissar. Frau Reiß, ist es Ihnen möglich, sich noch für einen Moment zu konzentrieren? Umso rascher haben wir es hinter uns. Aber bitte, Herr Kommissar. Ging Frau Auer beim Abschied mit Ihnen vor die Tür? Bis zur Tür. Und sind Sie ganz sicher, dass sie nicht hinter Ihnen abgeschlossen hat? Ja. Warum? Weil sie doch baden wollte. Wussten Sie das? Hatte sie bereits Wasser einlaufen lassen? Um 14.30 Uhr noch nicht. Danke. Was sagte sie, als Sie gingen? Ja. Viel Spaß beim Konzert und ruf mich an, wenn du zurück bist. Ja, das habe ich dann ja auch getan. Aber Sie haben, nachdem Sie gegangen waren, nicht mehr hier angerufen. Nein, warum hätte ich das sollen? Pflegte Ihre Freundin sich selbst zu frisieren? Ja, nur zum Schneiden ging sie zum Friseur. Frau Reiß, haben Sie, seitdem Sie die Tote fanden, in der Wohnung irgendetwas verändert? Ich ging zum Telefon, habe Herrn Dr. Perlacher angerufen und auf ihn gewartet. Hat sich in dieser Wohnung während der letzten 24 Stunden irgendetwas verändert? Das ganze Haus hat sich verändert. Das meine ich nicht. Ist irgendetwas nicht an dem Platz, an dem es normalerweise sein sollte? Also es waren sicher keine Einbrecher im Haus. Das haben wir festgestellt. Oh, haben Sie auch die Kassette überprüft? Die dort auf der Frisierkommode steht? Ja, da müssen 500 Mark drin sein. In 50er-Scheinen, eine Bargeldreserve, auf meine Empfehlung. In dieser Kassette befindet sich kein Bargeld. Nur ein paar Dokumente und Briefe. Sind Sie ganz sicher, dass Bargeld vorhanden war? Ganz sicher. Warum? Weil ich gestern im Laufe meines Besuchs Käthe fragte, ob sie Geld brauchte. Und sie erwiderte, nein, ich habe ja die 500. Und ich sagte darauf, dann halte sie gut fest. War das eine Warnung? Ja. Vor wem wollten Sie sie warnen? Vor einem Herrn namens Nentwich. Nentwich? Ja. Karl Theodor Nentwich. Moment mal. Als ich Käthe gestern verließ, lagen dort auf dem Fernseher ein Telegramm und zwei Briefe dieses Nentwich. Jetzt sind sie verschwunden. Ja, das hat sich verändert. Dieser Nentwich war hier. So. Von wo kam er wohl hierher? Das kann ich Ihnen sagen. Aus Wildbad mit dem Eilzug 16.10 Uhr. In der Hand eine Teerose als Erkennungszeichen. Ein Mitfünfziger. Eine Annoncenbekanntschaft, Herr Kommissar. Fehlt außer dem Bargeld, den Briefen und dem Telegramm sonst noch etwas? Nein, nichts. Die Frage wäre jetzt also, lebte Frau Auer noch, als Nentwich ins Haus kam, überraschend vielleicht? Oder war sie um, wie lange braucht man vom Bahnhof bis hierher? 15, 20 Minuten. Oder war sie gegen 16.30 Uhr, als Nentwich das Haus betrat, bereits tot? Wenn ja, warum hat der Mann nicht um Hilfe gerufen? Weil er ein Schwindler ist, ein Dieb. Andererseits, wenn eine Dame gegen 16.30 Uhr ein Rendezvous erwartet, wird sie um diese Zeit wohl kaum noch in der Wanne sitzen. Ja, woher soll ich denn das wissen? Fragen Sie doch diesen Nentwich. Ja, das werden wir auch tun. Wissen Sie noch etwas über diesen Herrn mit der Teerose? Ja, er gab an, er sei Eisenbahningenieur, viel auf Reisen, einsam, letzter Aufenthalt Wildbad, sucht Damen von entsprechendem Niveau und liebt Nusskuchen. Danke, Frau Reis. Danke. Sehen Sie, Herr Kommissar, genau wie ich es Ihnen oben sagte. Nur die Sicherung für Bad, Schlafzimmer und Küche ist ausgefallen. Wie es sein muss. Ja, und wann? Im Moment, wo der eingeschaltete Föhn mit dem Badewasser in Berührung kam. Die Leitungen sind dreiadrig. Aber gegen einen unter Spannung stehenden Föhn in der Badewanne hilft auch das nichts. Da werden 220 Volt zum elektrischen Stuhl. Mir ist das trotzdem rätselhaft. Kannten Sie Frau Auer? Ja. Sie verstand etwas von Elektrizität. Was, als Hausfrau? Ehe sie Hausfrau wurde, hatte sie Bauelektrik gelernt, drüben, wo sie herstammt. Auf dem Bau hat sie auch ihren Mann kennengelernt. Wissen Sie das genau, Herr Sattler? Ich habe mir doch die Papiere zeigen lassen, als sie bei mir im Geschäft Material kaufte und sagte, sie könnte einen Großteil der Elektroinstallation selbst machen. Der Stecker im Bad ist auch von ihr. Einwandfrei verlegt, genau nach Norm. Sie wusste also, wenn der eingeschaltete Föhn mit dem Wasser in Berührung kommt, ist das tödlich. Gehört zum Grundwissen, Herr Kommissar. Strom und Wasser zusammen ist so gut wie Selbstmord. Das mache ich meinen Lehrbuben schon in der ersten Stunde klar. Und was ist das hier? Hier unter dem Etikett Küche, drei Schalter nicht ausgefallen. Der Herd einzeln abgesichert. Kraftstrom. Ich kann es Ihnen in der Küche zeigen. Der Kühlschrank zum Beispiel wird abgetaut sein. Gut, Herr Sattler, gehen wir wieder nach oben. Was habe ich Ihnen gesagt? Kühlschrank außer Betrieb. Mein Gott, was hatte die Frau eingekauft? Sie erwartete Besuch. Die Kinder? Nein, wie es scheint, einen Herrn. Ja. Wo ist sie denn? Wer? Frau Reis? Draußen, im Garten. Sodass sich Frau Auer traute, einen Herrn zu erwarten? Wieso traute? Na, weil sie doch kaum was unternahm, ohne Frau Reis zu fragen. Die Reis hat sich hier im Haus als Mann aufgeführt. Das ist doch nur eine Vermutung, Herr Sattler. Ein Gefühl. Ein Eid kann ich darauf nicht schwören. Aber es kommt Ihnen unwahrscheinlich vor, dass sich Frau Auer mit den Erfahrungen einer Elektrolehre im Wasser das Haar geföhnt haben könnte? Völlig unwahrscheinlich. Oder sie wäre verrückt geworden und wusste nicht mehr, was sie tat. Oder sie wusste es zu genau. Der Elektroherd war also nicht von dem Stromausfall betroffen. Nein, der hat seinen eigenen Stromkreis. Vorschrift. Hier. Schalten Sie eine Kochplatte ein. Die Kontrolllampe leuchtet auf. Der Strom fließt. Danke. Ach. Was ist denn das? Hier steht ja noch ein Kuchen in der Röhre. Aber bloß halb gebacken. Das ist ja komisch. Der Stromkreis konnte durch den Unfall im Bad nicht unterbrochen werden. Das gibt's nicht. Ja, zudem steht der Backofenschalter auf Null. Das wäre die einzige Erklärung. Was sollte denn das für ein Kuchen werden? Nusskuchen. Warum hat denn Frau Auer den Herd ausgeschaltet, ehe sie ins Bad stieg? Der Ofen hat doch Thermostatregelung. Da kann doch dem Kuchen gar nichts passieren. Der Herd ist bei mir gekauft. Sie haben also mit mir festgestellt, der Backofen war ausgeschaltet. Jawohl, Nullstellung. Somit muss Folgendes passiert sein. Ehe Frau Auer ins Bad ging, richtete sie einen Kuchen an, schob ihn in den Backofen, schaltete ihn ein und stellte ihn wieder ab, ehe sie ins Wasser stieg. Begreifen Sie das? Nein, das wäre verrückt. Frau Auer hätte also gestern Nachmittag zwei, wie Sie sagen, verrückte Handlungen begehen müssen. Die erste, einem Kuchenteig die Hitze wegnehmen, den Backprozess unterbrechen. Die zweite, im Badewasser sitzend einen Föhn benutzen. Ich begreife weder das eine noch das andere. Ja. Danke, Herr Sattler, das wär's. Wir kommen nachher noch zu Ihnen wegen des Protokolls. Muss ich unterschreiben? Vorschrift. Gut, Herr Kommissar. Frau Reis? Ja? Ach, ich hätte da noch eine Frage. Sie haben doch auch in der Küche nichts verändert, als Sie ins Haus kamen, nicht wahr? Am Herd zum Beispiel. Am Herd? Was soll ich denn am Herd? Wussten Sie, dass Frau Auer einen Kuchen backen wollte? Nusskuchen, nehme ich an. Sagen Sie, wie lange braucht so ein Nusskuchen? Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Ich bin doch kein Computer. Oh, ich bitte um Verzeihung. Sie können selbstverständlich jetzt wieder nach Hause gehen, Frau Reiß. Ja, wegen des Protokolls kommen wir später zu Ihnen. Sie wissen doch selbst, dass wir schon wegen der Versicherung alle Zweifel ausräumen müssen. Ja, das ist mir bekannt. Und Sie werden uns weiterhelfen? Also von Nusskuchen verstehe ich nichts. Herr Kommissar? Ja? Wir sind hier soweit fertig. Wir könnten jetzt zum Bahnhof fahren. Ja, ich komme. Nentwich telefonierte, er käme um 16.10 Uhr an. Mit Teerose, ja. Ja. Ja, aber Frau Reiß, kommt so ein Mörder zu seinem Opfer? Es gibt Mörder, die töten im hellen Sonnenlicht, vor aller Augen. Das haben Sie doch selbst gesagt. Warum nicht auch mit einer Teerose in der Hand? Bei Agatha Christie, gewiss. Aber solche Gentlemen sind ausgestorben. Mord als Kunsthandwerk, perfekt ausgeübt. Mir ist noch keiner begegnet. Wie sollte er auch, wenn er perfekt war? Wie soll ein Blinder eine Teerose beschreiben? Oder ein Tauber ein Konzert von Leigraf. Können wir Sie telefonisch erreichen? 341624. 341624. Danke, Frau Reiß. Ja, er kam mit dem 16.10 Uhr Eilzug. Und ich sehe ihn jetzt noch vor mir. Ein bisschen affig, verstehen Sie? Mit einer karierten Golfmütze, Sonnenbrille. Er hat mich an den Kommissar erinnert aus dem Fernsehen. Ja. Ja, und dann natürlich die Rosen. Rosen? Nicht eine einzelne, Frau Gruber? Drei. Gelbe. Und trotz der Wärme Handschuhe. Das fiel mir auf. Hatte er Gepäck? Ja, so ein Diplomatenköfferchen. Farbe? Schwarz, glaube ich. Er kam hierher, zu Ihrem Kiosk? Ja, um Zigaretten zu kaufen. Er wollte Nil, aber die führen wir nicht. Ja, dann hat er telefoniert, drüben in der Kabine. Und dann kam er wieder hierher und fragte nach einer Taxe. Aber die waren schon alle weg. Und da wollte er den Weg zum Dreilindenweg beschrieben haben. Wie lange man zu gehen hätte. Ich habe mir gleich gedacht, der hat ein Rendezvous verpasst. Er war so verärgert, dass er die Rosen in der Telefonzelle hat liegen lassen. Hier sind sie. Ich habe sie später herausgeholt, weil ich dachte, er kommt noch mal zurück. Kam er nochmals zurück? Bis 6:30 nicht mehr. Da habe ich geschlossen und bin nach Hause gegangen. Und vorher hatten Sie diesen Herrn noch nie gesehen? Nein. Ich hätte da noch eine Frage an die Hausfrau, Gruber. Ja. Nehmen wir einmal an, Sie wollten einen Kuchen backen. Ja. Einen Nusskuchen. Sie geben also den Teig in die Backform, Sie schieben die Backform in die Röhre und plötzlich sagen Sie sich, solange der Kuchen im Ofen ist, könnte ich ja noch baden. Ja, das mache ich öfter. Beim Backen kann ich ja nichts helfen. Würden Sie nun, ehe Sie in die Wanne steigen, aus Vorsicht den Backofenschalter auf Null drehen? Warum? Der hat doch einen Thermostat. Na, sonst würde mir der schöne Nusskuchen doch wieder zusammenfallen. Aha. Nusskuchen braucht die gleichmäßige Hitze, bis 200 Grad. Wie lange? Oh, eine gute Stunde müssen Sie rechnen. Danke, Frau Gruber. Und was ist mit den Rosen? Oh, die können Sie behalten. Gerda Reiß? Guten Tag, Frau Reiß. Ach, Sie sind's. Ja, wir haben gute Nachrichten, Frau Reiß. Wir haben den Nentwich erwischt. Oh, gratuliere. Ja, in einem Baden-Badener Hotel fiel er auf. Er hat inzwischen ein volles Geständnis abgelegt. Ach. Nentwich, das war nur sein Künstlername. Er nannte sich auch schon von Metternich und ist in Wirklichkeit ein geborener Anton Haberfeld, Jahrgang 19. Ja, das dachte ich mir doch gleich. Ach, Frau Reiß, wegen des Schlussprotokolls hätte ich Sie gerne noch persönlich aufgesucht. Ging es vielleicht jetzt? Ja, Sie wissen ja, wo ich wohne, bitte. Ja, dann bis gleich, Frau Reiß. Bis gleich. Ja, das ist ja eine Riesenwohnung. Ja, hier wohnte früher der Direktor. Er baute. Sie hat den Vorteil, dass mein Klavier niemanden stört. Sie fühlen sich nicht einsam hier? Nein. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Kaffee, Tee, einen Schnaps? Ja, sehr liebenswürdig. Einen klaren, bitte. Gerne. Halten Sie das alles selbst in Ordnung? Nein. Ja, das wird natürlich jetzt ein Problem. Wo Käthe fehlt. Ja, ja. Ja. Oh, danke schön. Dieser Nentwich, der sogenannte Nentwich, ja, soweit wir jetzt übersehen können, zieht eine Spur von Frauenherzen hinter sich her. Und zwei Haftbefehle. Heiratsschwindel. Ich habe mir es gleich gedacht. Ohne den Mann gesehen zu haben? Ich habe seinen Brief an Käthe gelesen. Der Stil von Kreditschwindlern. 100 Versprechungen, nichts dahinter. Mhm. Ich habe mir nun auch eine Zeittabelle gemacht. Vom Wochenende. Ah. Ja, und ich bin dabei auf einige Unebenheiten gestoßen, die früher oder später auch der Versicherung auffallen würden. Sie bleiben also dabei. Frau Reiß, das Haus Ihrer Freundin am Samstag gegen 14.30 Uhr verlassen zu haben. Ja. Gibt es irgendwelche Zweifel? Nein. Und Frau Auer hat die Tür zum Garten hinter Ihnen nicht abgeschlossen? Nein. Käthe stand noch in der Tür, als ich durch die Gartenpforte ging und winkte. Hm. Danach hatten Sie mit Frau Auer keinen Kontakt mehr bis Sonntag, 14.30 Uhr. Sehr richtig. Und Sie wussten, dass sie Besuch erwartete? Ja, eben diesen Nentwich um 16.10 Uhr mit dem Eilzug. Wollte Frau Auer zum Bahnhof gehen, um ihn abzuholen? Warum denn sonst die Teerose als Erkennungszeichen? Ja, gut. Frau Auer hätte also gegen 15.45 Uhr das Haus verlassen müssen, um pünktlich am Bahnhof zu sein. Ja. Es standen ihr also, nachdem sie gegangen waren, 1 Stunde und 15 Minuten Zeit zur Verfügung, um sich die Haare zu waschen, zu baden, Toilette zu machen und einen Kuchen zu backen. Ist das nicht ein bisschen knapp? Das erklärt ja eben die Nervosität, die dann zu dem Unfall führte. Ja. Wussten Sie, dass Frau Auer einmal eine Ausbildung in Bauelektrik hatte? Ja. Und sich trotzdem mit einem Föhn in die Wanne setzte? Fragen Sie einmal, wie viele Elektriker durch Stromschläge ums Leben kommen. Es ist doch wie beim Umgang mit großem Geld. Die Gefahr wird schließlich gar nicht mehr gesehen. Auch nicht die Lebensgefahr? Aber Frau Reiß, hatte Ihre Freundin den Kuchen bereits backfertig, als Sie gingen? Ich war nicht in der Küche. Ich kann mich nicht erinnern, dort gewesen zu sein. Aber es war jemand dort, nach dem Tod von Frau Auer. Ja, Nentwich. Der kam leider später. Nentwich alias Haberfeld alias Metternich ist ein Betrüger, ein Schwindler. Ein Dieb. Aber auf seinen Spuren haben wir keine Leichen entdeckt. Trotz Teerosen. Ich habe auch nicht behauptet, er habe Käthe umgebracht. Was wäre Ihre Erklärung? Die wahrscheinlichste. Käthe merkt, dass ihr nur noch 1 Stunde Zeit bleibt. Und nun will sie 3, 4 Dinge auf einmal tun, wie so viele Frauen. Haare waschen, Haare trocknen, baden. Ja, und noch einen Kuchen backen. Ja, meinetwegen. Und dabei fällt ihr der Föhn ins Badewasser. Das war auch meine Erklärung. Ja, und ich habe noch eine ebenso wahrscheinliche. Käthe hat plötzlich die Courage verloren, sich mit dem unbekannten Herrn Nentwich am Bahnhof zu treffen, sich lächerlich zu machen. Und sie bleibt zu Hause, badet. Und plötzlich steht dieser Mensch vor ihr. Durch die offene Gartentür ins Badezimmer gekommen. Ja. Und vor Schreck lässt die arme Frau den Föhn ins Wasser fallen. Verehrte Frau Reiß, Nentwich hatte gegen 16.15 Uhr angerufen und bereits keine Verbindung mehr bekommen. Man ist doch nicht verpflichtet, das Telefon abzunehmen. Nein. Aber außerdem hat er die Hausglocke ein paar Mal betätigt. Ja, so gut. Dann bleibt es eben bei der ersten Erklärung. Haberfeld alias Nentwich scheidet aus. Er fand Frau Auer bereits tot vor. Er klaute sich die 500 Mark aus der Kassette und verschwand wieder. Ohne Teerosen. Denn die hatte er bereits in einer Telefonzelle am Bahnhof vergessen. Und Hilfe herbeizurufen hätte für ihn bedeutet, sich einem fürchterlichen Verdacht auszusetzen. Also bleiben wir bei der ersten Theorie, dem Unglücksfall, dem Tod durch menschliches Versagen. Ja. Wobei ein Tod durch Fremdverschulden nicht auszuschließen ist. Was verstehen Sie darunter? Fahrlässige Tötung. Oder Mord, gnädige Frau. Und Welche Person soll daran schuld sein? Das wird mit letzter Sicherheit kaum aufzuklären sein. Es sei denn, wir finden eine Person, die bezeugt, dass die Haustür zum Garten verschlossen war. Sie war offen. Offen gelassen für Nentwig, nicht wahr? Für Nentwig, den Blaubart. Und wie begründen Sie Ihre Vermutung? Weil die Theorie mit der größten Wahrscheinlichkeit, das Unglück, der Unfall, zugleich mit drei Unwahrscheinlichkeiten belastet ist. Ach. Eine könnte ich akzeptieren, aber gleich drei. Es sind ja nur Kleinigkeiten, zweite Stellen hinter dem Komma, Pfennigbeträge. Aber könnten Sie das bei einer Kontenrevision übersehen? Machen wir es kurz. Sie verdächtigen mich, den Tod von Käthe verschuldet zu haben. Ich verdächtige jemanden, der zuletzt bei Frau Auer war, bevor sie ins Bad ging. Und wie lautet Ihre Pfennigrechnung? Die Tote war in der Nachbarschaft als kontaktscheu bekannt. Sie schloss sich buchstäblich in ihrem Haus ab. Warum also soll sie ausgerechnet eine Tür offen stehen lassen, wenn sie baden und Toilette machen möchte? Sie war ausgebildete Elektrotechnikerin, wenn es auch lange her ist, und begibt sich mit einem unter Spannung stehenden Elektrogerät in die Badewanne. Dagegen sprechen alle Erfahrungswerte. Sie mag eine Analphabetin in Gelddingen gewesen sein, wie Sie es nannten, aber doch nicht in puncto Elektrizität. Aber selbst diesen beiden Punkten billige ich noch eine Spur von Wahrscheinlichkeit zu, aus der Erwartungsstimmung, in der sich Frau Auer vielleicht befand. Nentwig kommt und es ist nur noch eine knappe Stunde Zeit. Was aber veranlasst eine gute und perfekte Hausfrau, als die Sie mir selbst Ihre Freundin geschildert haben? Was bringt sie dazu, den Backofen auszuschalten, bevor sie ins Bad steigt? Einem halbfertigen Kuchen die Hitze zu nehmen, sodass er, wenn sie aus dem Bad käme, ruiniert sein würde, zusammengefallen zu einem Fladen. Er hätte doch mindestens noch 40 Minuten Backhitze gebraucht. Sehen Sie, und auch das passt genau in meine Zeittabelle. Wenn Nentwich nun gekommen wäre gegen 16.30 Uhr, hätte ein frischer, duftender Nusskuchen auf ihn gewartet, wie gewünscht. Wer also hat den Backofen auf Null geschaltet? Nein, Nentwich kann's nicht gewesen sein. Denn gegen 16.30 Uhr wäre der Kuchen längst fertig gewesen. Wir haben ihn doch als bleichen, zähen Fladen gefunden, nach höchstens 20 Minuten Backzeit. Aber das bestätigt doch nur meine Darstellung. Als das Unglück passierte, fiel der Strom aus. Kurzschluss! Der Herdstrom fiel nicht aus, weil er einen vom Bad unabhängigen Stromkreis hat. Ah. Und jemand, der sehr sparsam veranlagt ist, ein Pfennigfuchser, hat den Herd, in dem nun sinnlos ein Kuchen schmorte, abgeschaltet. Nicht Frau Auer, denn sie lag ja bereits tot in der Wanne. Und sie hat ihnen auch nicht lebewohl zugewunken, als sie, Frau Reiß, gegen 14.30 Uhr den Garten verließen. Ja, Sie haben recht. Die Tür blieb offen. Für Nentwich, den vermuteten Blaubart. Und der tappte dann auch in die Falle. Gerettet hat ihn ein von ihm so geschätzter Nusskuchen. Das ist ja absurd. Aber verständlich, wenn ich an Ihre Erfahrungen denke, die Sie schon einmal durchgemacht haben. Da bringen Sie eine Familie durch Ihre Tüchtigkeit aus dem finanziellen Schlamassel heraus, in das sie geraten ist, und dann kommt ein anderer, ein Fremder, schöpft charmant den Rahm von der Milch. Und man selbst ist wieder Aschenputtel. Eine Erfahrung, die Sie nicht noch einmal erleben wollten. Sie reden und reden, als ob Sie die Gefühle von Aschenputtel verstehen würden. Oh nein, das tun Sie nicht, Herr Kommissar. Ihre Pfennigrechnung. Mit was für Tatsachen wollen Sie sie beweisen? Ich weiß, auf meine magere Pfennigrechnung hin wird mir kein Richter einen Haftbefehl ausstellen und der Staatsanwalt wird auch nur die Achsel zucken. So ist das nun einmal mit unserer Rechtsordnung. In dubio pro reo. Ja. In dubio pro reo. Sie sind eine bemerkenswerte Frau. Wie verträgt sich eigentlich Ihre Herzenskälte mit dieser romantischen Musik? Diese Musik ist nicht romantisch. Sie wird nur so genannt. Mir ist dabei gar nicht romantisch zumut. Mhm. Ja. Das wäre alles, Frau Reiß. Dreimal Unwahrscheinliches in einem offenkundig sehr wahrscheinlichen Unglücksfall. Aber das Rätsel löst sich, wenn wir annehmen, dass Sie, Frau Reiß, den Föhn hielten, als er ins Wasser fiel. Ich lasse Ihnen meine Adresse da. Wenn Sie sich entschließen können, mir die Ereignisse vom Wochenende bis 14.30 Uhr wahrheitsgemäß zu Protokoll zu geben. Und was erwarten Sie? Bringen Sie mich bitte zum Ausgang, Frau Reiß. Um Ihnen zu winken? Die Tür ist offen, Herr Kommissar.